Der Eisbär und die Königin. Ein Eisbär, der noch gute Zähne hatte, er war auch sonst noch sehr gesund und stark, legte sich selbst ganz freiwillig als Matte vors Bett der Königin von Dänemark. Die Königin fand daran kein Gefallen, denn schließlich lebte dieser Teppich ja. Vielleicht war er empfindlich an den Krallen, trat man darauf, wer wusste, was geschah. Doch wagte sie den Bär nicht zu entfernen. Teils war es Furcht, teils war es Pietät. So musste sie beim Hofturnlehrer lernen, wie man im Hechtsprung nachts zu Bette geht. Sie sprang 12 Nächte lang ins Bett, die Arme. Jedoch von Schlaf konnte keine Rede sein. Denn Bären schnarchen leider zum Erbarmen, und wenn sie da war, schlief der Eisbär ein. Die Königin war bald ein Nervenbündel. Der König sah es mit Besorgnis an. Sie litt an Kopfweh, Magenweh und Schwindel. Da sprach der König als entschlossener Mann: Der Eisbär meint es gut, ganz ohne Frage, doch was daraus entsteht, ist wenig nett. Drum, liebste Königin, hör, was ich sage, von dieser Nacht an tauschen wir das Bett. Die Königin ließ ihren Mann gewähren. Zum Hechtsprung fehlte ihr auch schon die Kraft. Sie fiel schließlich bäuchlings auf den Bären, hätte sie den Hechtsprung einmal nicht geschafft. So stieg der König, als es Schlafenszeit war, im Nachtgewande, proper und adrett, und als auch seine Königin soweit war, erst auf den Bären und sodann ins Bett. Doch rief der Bär: So habe ich nicht gewettet, ich lieg hier für die Königin allein. Dann rief er noch: Man schläft, wie man sich bettet, und biss den König in das linke Bein. Die Königin schrie auf, der König schellte, der Hofarzt kam, samt Hofveterinär, und mit dem Hofhund, der entsetzlich bellte, kam der Hofjäger mit dem Hofgewehr. Man hat das Bein betupft und dann verbunden, man gab dem König eine Injektion, und nur der Bär lag, wie seit vielen Stunden, still vor dem Bett und schlief und schnarchte schon. Da sprach der König, resigniert und weise, zu seiner ganz verstörten Königin: Er sagt, dir tut er nichts. Betritt ihn leise und leg ins eigene Bett dich wieder hin. Die arme Königin bestieg mit Zaudern zuerst den Bären und sodann das Bett. Doch wie sich zeigte, war kein Grund zum Schaudern. Der Eisbär grunzte nur. Er fand das nett. Er hat sogar das Schnarchen unterlassen, so dass die Königin sich nie mehr grault. Und nachts im Schlafe, es ist kaum zu fassen, mit einer Hand sogar den Bären krault. Und möchte jemand der Moral noch lauschen, kann er 2 Lehren aus dem Ganzen ziehen. Man soll, wenn möglich, nie die Betten taufen. Und wem ein Bär zuläuft, der kraule ihn. Ein bärenstarkes Gedicht von James Krüss, gelesen von Hans Klarin. Wenn ihr mehr von Krüss hören wollt, die CD James Tierleben ist in der Hörcompany erschienen. Und jetzt kriegt ihr noch einen kleinen Sprachkurs in Plattdeutsch im Kakadu. Den braucht ihr nämlich gleich für unser Hörspiel Klabautz. Und hier sind die platznackenden Grünschnäbel. Tickel, ein, zwei, drei, vier, pfiff mein Finger, die sind schön. Meine sind auch schön. Tickel, sechs, sieben, acht, neun, teilen wieder mit den Tönen. Tönen, das sind die 10. Tickel, ein, zwölf, dritt, ein, viert, ein, fünf, ein, Kerl, Nuss und Bein. Tickel, sechs, sieben, acht, neun, ein, zwölf, sind, dann müssen wir wohl noch mal von vorne anfangen. Bitte ein, drei, drei, vier, fief mein Finger, die sind schön. Die sind schön. Bitte sechs, sieben, acht, neun, ein und wieder mit der Tön. Aber nicht wieder kitzeln. Bitte ein, zwölf, dritt, ein, fett, ein, fünft, ein, Kerl, Moss und Baby. Bitte sechs, ein, sind, ein, acht, ein, nehmt, ein, König, es gibt kein Vergehen. Alles klar, was tun wir jetzt? Nun tell me, ist das klar? Auf unsere Kopf gehör. Nun tell me, ist das klar? Auf unsere Kopf gehör. Nun tell me, ist das klar? Auf unsere Kopf gehör. Nun tell me, ist das klar? Auf unsere Kopf gehör. Bitte gern ich, fertig, langsam mit der jungen Pär. Na, alles klar. Könnt ihr jetzt auf Plattdeutsch zählen? Dann werdet ihr auch den Klabautz verstehen, der in unserem Hörspiel sein Unwesen treibt. Klabautz. Hörspiel von Waltraud Meyenreis. Ach, wo bleibt mein Liebster? Sieh ihn nimmermehr. Schwere Winde stürzen aus der Wetterwand. Furchtsam winkt mein Lichtlein aus dem Haus am Strand. Hey Quelle, dir geht es gut heute. Kann dir ja bis auf den Grund sehen. Ich sitz wieder hier und schwatze mit mir selber. Und mit dir, Quelle. Lieber wäre ich mit Jan zum Markt gegangen, auch um zu plaudern. Dabei verkauft der Fisch sich leichter. Wer Barsch isst, schlägt den dicksten Barsch nicht los. Aber dafür hat Jan kein Ohr. Ja, lach mich nur aus. Stur ist der Jan, eben ein Mann. Setz dich, Mädchen. Setz dich. Dir springt ja das Herz zum Halse heraus. Wieder Ärger mit dem Jan? Nein, nein. Vielleicht war es nur ein Trugbild, Lars, aber ich hab's doch so genau gesehen. Wo hast du was gesehen? Im Wasser, in der Quelle. Ein Gesicht, eine schreckliche Fratze, rote Augen, wie drohend, wie grimmig sie blitzten, der breite Mund. Der Quell. Der Quell hinterm Sanddornbusch. Ja, dann war's kein Trugbild, Else. Den bösen Blick kann ich nie mehr vergessen. Ich weiß schon, wer dort haust, aber den Namen nenne ich nicht. Ein Teufel? Ein Wassergeist? Ich sag es nicht. Ich werde mich hüten. Es wäre ein Frevel und er rächt sich. Er rächt sich? Um Himmels Willen. Ich muss das Wasser von der Quelle holen. Der Herthasee ist schlammig und bis ins Dorf, das dauert Stunden. Du musst ja abseits bauen, dein Jan. Da hat einen dicken Korb und du kannst es ausbaden. Kannst nur ein Opfer bringen. Der in der Quelle nimmt es vielleicht an. Ein Opfer? Es muss das Schönste sein, was du besitzt. Etwas, wovon die Trennung schwerfällt. Hier. Das ist alles, was ich erhandelt habe. 2 Rollen Garn zum Netze flicken. Und nicht vom Besten. Und Mehl? Dem einen war mein Hering zu sehr gepökelt, dem anderen zu wenig. Und allemal war zu viel Fisch im Angebot. Da drücken diese Schurken den Preis, als tät die Ware stinken. Aber der Fisch war frisch und recht gesalzen. Klaasen und Swante und manch andere im Dorf, die haben nicht verkauft für so ein Hungergeld. Aber du? Die fahren zusammen fischen und kakeln sich den Preis aus. Gegen die hat unser einer keine Wahl. Du könntest dich mit ihnen zusammentun. Ich bin ein freier Mann und fahr zum Fischfang raus, wann's mir passt. Ich weiß. So, koch mir eine große Kanne Kaffee, Frau. Ich will nach dem Wetter sehen. Du willst nochmal aufs Meer? Hast du gedacht, ich leg mich auf die faule Haut? Weil die Else das so will? Nein, nein, nein, ich will nur... Hey, hey, schon gut. Hör auf zu heulen. Immer deine Flennerei. Na komm schon. Else, komm mal her zu mir. Wird ja noch alles. In ein paar Jahren sind wir aus dem Gröbsten. Erst muss ein neues Boot her, die Schulden weg. Und wenn dir dann dein dicker Zopf bis hier... oder hier gewachsen ist, dann baue ich eine Wiege. Ich habe Angst. Ach was. Hab keine Zeit für deine Grillen. Los, den Kaffee. Ich will vor Mittag an der Sandbank sein. Ist kein Wasser da. Kein Wasser? Ein Schreck hat mich getroffen, als ich in die Quelle blickte. Was ist das wieder für ein krauses Zeug? Was für ein Schreck! In der Quelle ist... Der Lars sagt, in der Quelle... Unfug! Ich sag dir immer, hör nicht auf den alten Ziegenbock! Der spinnt! Der macht dich ganz wirr im Kopf! Egal, ich fahr jetzt los! Dass mir Wasser da ist, wenn ich zurück bin! Verstanden? Wenn er nicht bei den Ziegen ist, ist er im Dorf, der Lars. Der weiß Rat. Gewiss weiß er Rat. Ich werde auf ihn warten, unter der Hertha-Buche hier. Das Schönste, was ich besitze. Meine Bänder? Meine Kleider? Nein, die sind eher nützlich als schön. Seltsam. Ein schöner Baum. Wenn man die Augen schließt, meint man, die Äste und Blätter flüstern miteinander. Etwas, wovon die Trennung schwer fällt. Das Kettchen der Mutter. Hübsch ist es, aber ich trage es selten. Und wenn es im Kasten liegt, ist es vergessen. Ich hab's. Den Ring von Jan. Wenn ich den hergeben müsste, er geht nicht ab. Er rückt und rührt sich nicht. Ich kann mir doch nicht meinen Finger. Da könnte ich mir ja gleich die Nase. Jan meint, ich hab die schönste Nase von allen Mädchen. Das kann ich gar nicht finden. Sie ist zu groß und überhaupt. So kann das mit dem Opfer nicht gemeint sein. So eine alte, stolze Buche gibt es weit und breit nicht. Aus ihrem Rauschen, sagt Lars, kann man die Zukunft deuten. Mein schönes Kind, lass dich berühren. Unheimlich, wo der Lars nur bleibt. Lass dich verführen, berühren, ein Opfer. Was hab ich noch? Nichts, was mir so gefällt, dass ich's nicht missen könnte. Nicht die kleine silberne Schere, den Spiegel nicht, den Kamm nicht, mein Haar, mein Zopf. Mein schönes Kind. Mein schönes Kind. Mein schönes Kind, behalt dein Haar. Willskämmen. Nein, den Zopf schneide ich mir nicht ab. Auf keinen Fall. Wie sehe ich denn ohne meine langen Haare aus, wie ein Kerl? Mein schönes Kind, mein schönes lass dran den Zopf. Willskämmen. Lass mich los, Buche. Lass los. Willskämmen. Ich bring's nicht übers Herz, das Schönste, von dem die Trennung schwer fällt. So schwer, dass ich schon überall Gespenster sehe. Die Buche. Schluss jetzt. Ohne Wasser darf ich Jan nicht noch einmal kommen. Ich tu's für ihn. Der Zopf muss ab. Da. Nimm. Wer du auch sein magst. Verschone mich mit deinem bösen Blick und schenk mir etwas Wasser. Sie schweigt. Ist glatt wie ein Spiegel. Ich sehe nur mich. So fremd. So fremd ohne Zopf. Oje, Jan wird schimpfen. Danke, Quelle. Mein Gott, ein Kind. Warte, ich helfe dir. Gib mir die Hand. Los, doch. Jetzt hab ich's. Still, mein Kleiner, still. Zappel doch nicht so. Es ist ja nichts passiert. Du armes Bürschchen. Als wirst du dich erschreckt haben. Schon gut. Ist das schon gut. Ich wickle dich in meine Schürze. So. Gleich bist du wieder trocken. Verdammter Westwind. Ich drifte ab. Wenn ich die Netze hier nicht höher ziehe, schleifen sie im Sand. Ich werde mich rübertreiben lassen zum Ostkap. Kein Boot ist draußen. Diese Stubenhocker. Die sitzen alle heute am warmen Herd und schmatzen ihre Flummen. Gut so. Da schmälert keiner mir den Fang. Kein Zwante und kein Klasen. Der Wind hat sich gedreht. Verflixt. Ich muss die Leine straffen. Top. Geschafft. Jetzt zieht das Segel. Ei, das ist ein Spaß. Fast volle Fahrt voraus. Das wiegt kein Glück an Land auf. Davon verstehen die Weiber nichts. Was ist denn jetzt? Alle Wetter. Die Netze ziehen wie Blei. Wer gibt's denn das? Das ist ja wie geträumt. Kleiner, du bist wohl immer noch nicht satt. Möchtest noch mehr? Mehr, mehr, immer mehr. Du wirst ja noch den Magen verderben an so viel Fisch. Hier trinkt die Ziegenmilch dazu. Die ist vom guten alten Larsen. Larsen, Larsen, Latzen. Komischer Knirps. Was er nicht will, das weiß er sehr genau. Watte, watte, watte will es watte. Das Wasser hat's dir wohl angetan, du Schelm. Du spielst gern am Wasser, was? Aber das ist gefährlich, wenn man so klein ist und nicht schwimmen kann. Zum Glück ist die Quelle nur flach. Wenn ich nur herausbekommen könnte, wo du hingehörst. Wie heißen denn deine Eltern? Sag's mir doch. Schnick, Schnack, Schabernack. Schick, Schnick, Schnack. Ein Quacksmacher bist du. Kannst keine Sekunde still sitzen. Weißt du denn wenigstens deinen Namen? Peter? Oder vielleicht Hans? Schnick, Schnack. Hey, du sollst nicht Purzelbäume schlagen, sondern mir sagen, wie du heißt. Klabautz, Klabautz. Klabautz, Klaus, Klaus, Klaus. Jetzt habe ich's. Klaus heißt du. Und sicher bist du aus dem Dorf. Viel weiter können dich deine krummen Beinchen gar nicht tragen. Bist du ausgekniffen? Klar. Stimmt's? Aus. Aus. Aus. Sieh dir das an. Ganz plötzlich hat er sich zusammengerollt und schläft. Kein Wunder, nach so einem Abenteuer. Psst. Komm. Nicht auf dem Fußboden. Hier im Bett ist's weicher und mollig warm. Oll, oll. Ich will in Kahn. In Kahn? Wusste ich's doch. Es ist ein Kind von Fischersleuten. Aber welchen? Sieht niemand ähnlich, den ich kenne. Hat überhaupt ein seltsames Gesicht. Man könnte meinen, er ist um viele Jahre älter. Und seine Haare. Wie verfilztes Garn. Nein, hübsch ist er nicht. Aber lustig. Schlaf, kleiner Klaus, schlaf. Weiß ein Wasserhelle springt vom Fels ins Moos, fließt ins Tal und schnelle wird es breit und groß. Ach, wenn er doch niemandem gehörte. Sieh dir das an, Else! Sieh dir das an! Die Netze sind so prall, dass ich sie nicht allein an Land ziehen kann. Och, ist das ein Riesenfang! So etwas habe ich mein Leben lang nicht gesehen. Ist das ein Glückstag? Und weißt du wo? Kurz hinter der Sandbank. Da schwimmt sonst nicht die kleinste Flosse. Ich kann es immer noch nicht fassen. Merkwürdig, gleich zweimal Glück an einem Tag. Was heißt dir zweimal? 10-mal, 20-mal so viel wie sonst. Warte, der Kahn ist gut verteut. Der Haken fest am Netz. Los, Frau, jetzt darf nichts schiefgehen. Lass nur das Seil nicht abreißt von der Winde. Fass an und treff dich. Hey, ruck! Hey, ruck! Hey, ruck! Verdammt, es rührt sich nichts. Hey, ruck! Streng dich mehr an, verflix noch mal! Hey, ruck! Ich pack dat! Ich pack dat! Was zum Teufel ist das für ein Balk? Klaus, Klaus, um Himmels Willen, bleib stehen! Bleib, wo du bist! Die Felsen sind zu steil! Bleib stehen! Ich komme! Halt! Hier geblieben! Soll mir das Netz aufgehen? Festhalten, sag ich! Au! Du tust mir weh! Bleib stehen, Kind! Klar, Bautz! Hey, ruck! Hey, ruck! Hau ab da! Vorsicht! Geh weg vom Seil, Kind, du klemmst dich! Nein! Nein, nicht dranhängen! Verfluchte kleine Kröte! Was ist das? Es geht ja plötzlich! So leicht! Das Netz, es kommt! Hey, ruck! Hey, ruck! Ich bin dat! Ich zieh das Netz! Ich bin dat! Kannst du nicht mehr laufen? Warte, Kleiner. Ich nehm dich auf den Arm. Ja, so ist es besser, nicht wahr? Du hast ganz tapfer durchgehalten, mein armes Findelkind. So eine lange Strecke wegs. Ich kann es nicht glauben, dass du zu niemandem im Dorf gehörst. Aber ich habe überall gefragt. Und keiner konnte mir einen Hinweis geben. Eben. Was mache ich nur mit dir? Der Jan ist unnachgiebig. Wenn er sagt, er will dich keine Stunde länger mehr im Haus haben, dann meint das auch. Der Lars, der Ziegenhirt, das ist ein guter Mann. Der wird mir's nicht abschlagen. Ich steck ihm Essen zu für dich und wenn du mit ihm an der Küste Ziegen weidest, dann sehen wir beide uns. So oft du willst. Ich blieb bei dir. Lars? Die Ziegen sind im Stall, er muss zu Hause sein. Lars? Wer ist da? Else? Ja. Ich bin's und es ist dringend. Mach auf. Bist du's wirklich? Ja, wer denn sonst? Lach nur, Mädchen, lach nur. Hier spukt's manchmal. Und jetzt in den Nächten ganz besonders. Bald ist's soweit. Bald kommt der Tag, an dem die weiße Frau, die schöne Hertha, aus dem See steigt. Und dann... Die Hertha ist nur eine gute Nebelfee. Nein! Muss dich arg hüten vor ihr. Sie zieht wohl jeden schwachen Menschen, der ihr beim Baden aberwitzig zuschaut, in die Tiefe. Die 7 Jahre sind fast um. Glaub ihm kein Wort, mein Kind. Da halt ich's besser mit den Ziegen. Wenn's dunkel wird, sperr ich die Hütte zu und geh ins Bett. Wer ist denn da bei dir? Da ist doch noch jemand bei dir. Ein Kind. Klaus heißt der Kleine. Ich hab's gefunden. Niemand kennt es. Ich würd's so gern behalten, aber Jan, Du weißt ja, er will ihn nicht. Nun mach endlich auf. Warte, ich hol die Laterne. Vielleicht, dass ich ihn kenne. Ich wäre so froh, wenn er bei dir fürs Erste bleiben könnte. So, nun zeig mir mal den Burschen. Ich blieb bei dir. Lars? Lars, was hast du denn? Bleib mir vom Hals! Verschwinde mit dem Wechselbalg! Verschwinde! Rasch! Wechselbalg? Wie redest du denn? Rasch. Es ist ein Kind! Schaff's dahin, wo du es gefunden hast! Es ist ein Unheil! Hör auf meinen Rat! Das tue ich nicht! Ich hab's heute Mittag aus der Quelle gezogen. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Lars? Hey! Lars! Lars! Lette ollen Zickenkopf! Ich will zu Hus! Im Kammerfenster brennt das Licht. Jan ist noch wach. Was bleibt mir anderes übrig, als ihn noch einmal für das Kind zu bitten? Und wenn er Nein sagt... Latzin, da hat keinen Sinn. Psst. Wenn ich dich wenigstens für diese eine Nacht verstecken könnte. Tu das! Aber du musst mucksmäuschenstill sein. Bin ich! Vielleicht hinterm Küchenherd. Ich will in Wattebütt. Sehr gut. Im Waschzuber, da bist du sicher. Und morgen früh sehen wir weiter, dass du nur still bist. Else! Ich komm ja schon. Spät kommst du. Bist ihn losgeworden? Nein, er ist mir ausgebüxt. Auch gut. Der findet schon nach Hause. Und wenn nicht, ich mach mir große Sorgen, Jan. Unfug. Wildwuchs geht nicht unter. Solltest dir lieber Sorgen machen, wie du den Fisch morgen in die Fässer bringst, statt fremder Leute Belger in der Gegend rumzuführen. Aber du hast mich doch selber losgeschickt. Ja, aber nicht die halbe Nacht. Komm endlich schlafen. Was starrst du mich so an? Seit wann lässt du das Kopftuch auf? Ach, nur ich habe Zug gekriegt, hab Ohren reißen. Auch das noch. Ist kein Wasser in dem Bett! Ist kein Wasser! Ja, Wasser! Ich brauch Wasser. Wasser? Wozu das? Ja, zum Kühlen. Das Ohrenreißen. Das sehe ich mir mal an, dein Ohrenreißen. Trägt den schweren Zuber wie ein Alter. Über dem Kopf. Nur die krummen Beinchen unten. Ein laufender Zuber. Ich bin auch alt. Ich bin sehr alt. Hilf ihm doch, Jan. Nimm's ihm ab. Er wird ja glatt erdrückt. Der Kerl gefällt mir. So, jetzt Schluss mit den Faxen, Kleiner. Klabotz. Also, ich hab's mir überlegt. Fürs Erste kann er meinetwegen hier bleiben. Aber nur fürs Erste. Ach, bin ich froh, Jan. Klabautz! Guck, Jan, wie klug, wie umsichtig er ist. Er weiß genau, an welche Stelle im Boot das Netz gehört. Arbeiten kann er. Aber er futtert auch für zwei. Du übertreibst. Hey, Knirps, mach die Leine los. Ich nehm dich mit. Das ist doch nicht dein Ernst. Jan! Und ob? So einer braucht von Anfang an eine feste Hand. Sonst wird nichts draus. Nein, bitte lass ihn hier, Jan. Er ist doch noch viel zu klein dafür. Und wenn er dir ins Wasser fällt... Zieh ich ihn raus, Frau. Ich möchte es nicht. Was du möchtest. Wenn's nach euch Weibern ginge, hingen euch die Kinder ewig am Rocksaum. Bitte, Jan, ein andermal. Bitte. Klabautz! Na sieh doch, der kann's kaum erwarten. Klabautz! Freust dich schon, was? Klaus, bleib bei mir. Ich zeig dir auch die Schwalbennester am Steilhang. Und oben im Buchenwald den Brutplatz der Kormorane. Oder ich koch dir Mus. Wir pflücken Sanddornbeeren und ich koch dir Mus. Oder wir gehen... Ich will ob See! Da hörst du's. Ich will ob See. Los, Bürschchen, du bist richtig. Nein. Reiß dich zusammen, Else. Nein, das Kind bleibt hier. Du bist nicht ganz bei Trost, Frau. Lass den Bengel los. Nein. Wirst du wohl machen, was ich sage? Au! Lass mich los, mein Kopftuch! Wo ist dein Zopf? Verdammt! Was glotzt du wie ein Schaf? Antworte! Wird's bald raus mit der Sprache. Warum hast du dir den Zopf? Platz hin! Der Zopf ist hin! Das wächst doch mit Krawall nicht wieder an. Ja, der Zopf ist ab. Das wirst du noch bereuen, Frau. Bitter bereuen. Los, Bursche, komm! Klaus! Ach, ich pack das! Ich pack ihm am Kragen! Es wird schon dunkel. Wo sie nur bleiben. Ach, sonst kommt er auch nicht früher. So unruhig bin ich nur, weil er das Kind dabei hat. Aber das war das erste und das letzte Mal. Bei allem, was mir teuer ist, morgen. Nein, noch heute Nacht ziehe ich mit dem Kleinen ins Dorf. Irgendwer nimmt uns auf. Muss erst ein Unglück geschehen, ehe dieser Mann etwas begreift. Ich will nicht daran schuld sein. Zu lange habe ich stillgehalten. Wäre nur der Kleine nicht so lebhaft, lässt man ihn für einen Augenblick allein. Nein, nein, nein, nichts wird passieren. Wenn nur das Wetter. Der Wind steht auf Nordwest. Und diese pechschwarze Wetterwand. Sie zieht geradewegs hierher. Wenn ich nur bei Ihnen wäre. Hey, du Klavautskopf. Sehr gesprächig bist du nicht. Aber du packst kräftig zu, wenn ich das Netz einhole. Hast du mich verstanden? Na, dann glotz nicht so. Nick mit dem Kopf. Ach, mach doch, was du willst. Das Netz. Es zieht schon ziemlich schwer. Aber es hängt so tief, dass man nichts sieht. Seltsam. So, los geht's. Du gehst darüber. Und immer im Takt, verstanden? Hey, Rock! Hey, Rock! Weiter so, weiter! Hey, Rock! Macht sich verdammt schwer. Wird doch nicht wieder so ein Riesenfang sein? Mann, Bengel, kannst du nicht aufpassen? Hier, halt zu! So, fass doch zu, verflixt doch mal! Was denn? Er schwimmt? Der kann ja schwimmen, wie eine Padde. So ein Teufelskerl. Na los, komm schon. Ich zieh dich wieder aus. Hast du gehört? Hierher, du kleines Luder. Hey, was soll das? Lass die Mätzchen. Weg vom Netz. Ich schub ihm rund. Dollen Plunder. Na was denn? Sowas hab ich ja noch nicht gesehen. Der schafft das. Der schafft das wirklich. Der schiebt das Netz nach oben. Ah, Quallen. Nichts als Tang und Quallen. Ich schenk dir dat. Lieber Himmel, lass sie mir heil an Land zurückkehren, verschone sie. Heiliger Sturm, nimm alles, was ich habe, aber nicht diese beiden. Lass sie mir doch, ich flehe dich an. Du bist so stark, so übermächtig mehr. Was willst du mit den beiden schwachen Menschen? Sei nicht so grausam, lass sie mir. Ich will's dir tausendfach bedanken. Ich hab doch nur die beiden. Jan! Klaus! Ein Feuer. Ich muss ein Feuer machen, dass sie das Land sehen. Lauf! Jan ist noch draußen auf See. Hol Hilfe vom Dorf. Ich schaffe es nicht alleine mit den Feuern. Ihr müsst ihn retten. Wo bist du, Lauf? Still, Else, duck dich. Sonst ist's um dich geschehen. Was hockst du da am Schilf, Lauf? So hilf mir doch! Um alles in der Welt sei leise, Else! Die weiße Hertha! Hör jetzt auf mit deinen Spukgeschichten! Siehst du nicht die weiße Frau, die Hertha, badet im See, duck dich und zieh nicht hin, sonst zieht sie dich am Haar herab. Nein, lass mich. Ich muss ins Dorf, lass los. Ich hab jetzt keinen Sinn für deinen Spuk. Else! Was ist das? Der Nebel teilt sich. Das Licht, mir wird so schwach, so sonderbar. Das Licht so nah. Mit Binsen, komm Mädchen, komm, zeig mir dein Haar. Sei was zieht mich? Ich will nicht. Nicht sträuben, nicht sträuben. Ha! Wo ist dein Zopf? Ich hab ihn! Etsch! Ich hab ihn! Ah, sieh an! Du mieses, kleines Ekel! Gott, du ruckend, warte, Hertha! Der Dern ist nix mehr vor dir! Die magst du nicht mehr, schlapp! Warte, du Schelm! Für diesmal will ich abstehen! Aber das nächste Mal... ist auch nix! Denn de Zapp, was du meinst, de wächst der Dern nicht mehr! Klaus! Du bist so weit, gib mir die Hand, Klaus. Geh in den Tümpel, Hertha. Olle Waterhex. Olle Waterhex. Else. Bist du gesund? Ach, ein Glück, es ist überstanden. Ich habe das Kind gesehen, seine Stimme. Was bedeutet das nur alles? Ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass du am Leben bist. Die weiße Frau hat dir nichts anhaben können. Und was du Kind nennst... Ich habe es so deutlich vor mir gesehen, den Klaus, das Kind, das du geschmäht hast, als ich bei dir war. Ja, ja, ich weiß, wen du mir hergetragen hast. Du kennst ihn? Heilige Einfalt. Es war doch... Der Klabautermann? Klaus? Zum Teufel auch! Das Steuer ist gebrochen! Der nächste Brecher! Ha! So leicht kriegt ihr mich nicht! Hey, du da! Kleiner Wicht, wo bleibst du denn? Komm raus aus dem Versteck! Raus mit dir! Bist du taub? Verstehst du nicht? Hier bin ich! Was glotzt du so? Verdammt! Ich kann dir nicht leiden! Ich kann dir nicht leiden! Das ist mir piep egal, ob du mich leiden kannst! Jetzt geht's um unser Leben, du Kröte! Und wenn du nicht ersaufen willst, dann pack mit an! Du wirst ersaufen! Du! Der Klabautermann! Ja, das bin ich! Klabauts! Ich bin verloren! Das bist du! Denn ich hab keine Lust, so einen ollen Knatterkopf an Land zu hieven! Schrecklicher Geist! Was hab ich dir getan? Mir? Mir kannst du gar nichts tun! Aber der Fru, der Else, magst du immer Kummer. Um Himmels Willen, verschone mich. Ja, das schreit um Himmel. Das tun sie alle in ihre letzte Stunde. Aber ich blieb hart. Ich lach die Absaugen. Warte noch. Warte. Wogegen habe ich mich versündigt? Wogegen denn? Sag's mir doch, wenn ich schon sterben muss. Das frägt dich selber. Und den elenden Kopf. Oh, Tieter, harte Kerl, der Fru hat nichts zu lachen und Beal wird er fluchen nach der Dübel. Nee, Jan, der anderen Kerle sind nicht so ein starker Tobak. Habe Warmen, verschone mich. Noch dieses Mal, ich will alles anders machen. Erbarmen! Da quiekst du was? Das ist vor allem, was du mies warst. Else, verzeih mir. Und leb wohl. Der Esel hat mein Minensorgesinn. Das hättest du eher tun sollen. Nu ist zu spät. Du hast ein breitoller Querkopf. Nu will ich immer an Land tun. Das Wanderruft. Da drüben ist er. Los, Männer, dort rüber mit den Fackeln. O Himmel, sei mir gnädig. Hier. Hier ist ein Teil vom Boot. Der Vordersteven. Ist der von eurem Boot? Ja. Halt durch, du arme Frau. Such da drüben weiter. Das treibt immer zum Dornbusch. Ich kann's nicht glauben. Komm, Else, noch ist Hoffnung. Zu mir! Hierher! Wo bist du? Lars! Hier drüben! An den Felsen! Jan! Ist er's? Vorsichtig, Leute! Zieht ihn aus dem Wasser. Er hat sich in seiner Not am Mast festgebunden. Rasch, schneidet die Riemen durch. Lebt er? So einen Sturm kann niemand überstehen. Hey, Quelle, nicht so wild. Schon gut. Ich setz mich noch ein wenig. Jan geht es heute besser. Er redet nicht mehr wie im Fieber. Und er erkennt mich. Bald ist er wieder ganz gesund. Ich weiß. Ich weiß, dass du ihm noch Gram bist. Aber wird sich ein Mensch nach so großem Unglück nicht verändern? Die anderen denken auch wie ich. Und helfen mir. Sie haben mir versprochen, wenn Jan ein neues Boot braucht, kräftig mit anzupacken. Denn ein Fischer... Der muss aufs Meer. Was hast du? Nein, ich bin nicht verzagt. Ich fühle mich stark wie nie. Ein Mädchen nenne ich Clara. Und einen Jungen... So. Nun muss ich wieder an die Arbeit. Wo die Wolken fliegen... Zieht ein Sturm dahin, doch Wind und Wellen schweigen. Klabautz, Hörspiel von Waltraud Meyenreis, Redaktion Silvia Schulz. Es spielten Else Ulrike Krumbiegel, Jan Frank Lienert, Quelle Kind Klabautermann Carmen Meyer Antoni, Lars Ulrich Voss, Weiße Hertha Hertha Buche Barbara Bachmann, Swante Jens Uwe Bogatke, Klasen Jörg Schmidt, Schnitt Regine Kraus, Ton Brunhild Thomas, Regieassistenz Alexander Tschiedrich, Regie Gerda Tschiedrich. Produktion Deutschlandsender Kultur 1992. Klabautz, der geheimnisvolle Klabautermann. Dieser Schiffsgeist stromert durch viele Seemannsgeschichten und auch durch das Lied von Zaches und Zinnober. Aufstehen, Leute, ausgeschlafen, jo. Anker hoch, raus aus dem Hafen, klar, Klabautermann. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Klabautermann, alle Mann ran. Hoch oben auf des Mastes Spitze, keiner kann mich sehen, wenn ich da sitze. Schlüpfe ich dem Kapitän unter die Mütze, mache meine Scherze, treibe meine Witze, flüster ihm leise was ins Ohr. Und schon brüllt der ganze Chor. Klabautermann. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Klabautermann, alle Mann ran. Tief unten in des Schiffes Bauch treib ich meine Scherze auch, mach kleines Feuer mit ganz viel Rauch, das ist Klavauter Männerbrauch. Und dann steigt der Qualm empor. Und all die Matrosen, die rufen im Chor. Klar, Bauter, Mann. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. So klar, Bauter, Mann, alle Mann ran. Donnerkiel, verflucht, Juri, wer hat mein Hosenbein zugeknotet? Halt, warst du das? Nein, Kiel, ich war doch nicht. Aber wo sieht bloß mein Schiffszwieber, die verkrümelt weg? Oh, diese Bände. Mensch, du hast nur her und da. Nee, da, nee, da. Nee, hier, ja, wo die Gebüter will ich auch nicht. Ob vorn am Schiff oder hinten am Bug, niemals kriege ich genug. Mit Schabernack und Lug und Trug, da vergeht die Zeit im Flug. Immer fällt mir etwas ein. Schon hört man den Matrosen schreien. Klabauter Mann. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Alle Mann ran, alle Mann ran, alle Mann ran. Klar, Bauter, Mann, alle Mann ran, alle Mann ran. Sie sind klein, sehr spitz und eigentlich eher unscheinbar. Für die meisten Menschen jedenfalls. Nicht aber für Hans-Christian Andersen. Er hat sogar ein Märchen über eine Nadel geschrieben. Und das liest euch jetzt Nikolaus Heidelbach. Die Stopfnadel. Es war einmal eine Stopfnadel, die hielt sich für so fein, dass sie sich einbildete, sie sei eine Nähnadel. »Achtet nun auch darauf, was ihr haltet«, sagte die Stopfnadel zu den Fingern, die sie hervornahm. »Verliert mich nicht. Falle ich auf den Boden, bin ich imstande, nie wiedergefunden zu werden. So fein bin ich.« »Es geht gerade so an«, sagten die Finger und fassten sie um den Leib. »Seht ihr, ich komme mit Gefolge«, sagte die Stopfnadel und zog einen langen Faden nach sich, der aber noch keinen Knoten hatte. Die Finger steuerten die Nadel gerade auf den Pantoffel der Köchin los, wo das Oberleder geplatzt war. Und nun sollte es zusammengenäht werden. »Das ist gemeine Arbeit«, sagte die Stopfnadel. »Ich komme niemals durch. Ich breche, ich breche.« Und dann brach sie. »Habe ich es nicht gesagt«, meinte die Stopfnadel. »Ich bin zu fein.« »Jetzt taugt sie zu nichts«, sagten die Finger. »Aber sie mussten sie doch festhalten.« Die Köchin tröpfelte Siegellack auf die Nadel und steckte sie vorne in ihr Tuch. »Seht, nun bin ich eine Busennadel«, sagte die Stopfnadel. »Ich wusste schon, dass ich zu Ehren käme. Wenn man etwas isst, wird man immer etwas.« Und dann lachte sie in sich hinein, denn man kann es einer Stopfnadel nie äußerlich ansehen, dass sie lacht. Da saß sie nun so stolz, als führe sie in einer Kutsche und sah nach allen Seiten. »Darf ich die Ehre haben, zu fragen, ob Sie aus Gold sind?«, fragte sie die Stecknadel, die ihre Nachbarin war. »Sie sehen so hübsch aus und haben Ihren eigenen Kopf, aber klein ist er. Sie müssen zusehen, dass er sich auswächst, denn nicht alle können am Ende mit Lack versehen werden.« Und mit diesen Worten richtete sich die Stopfnadel so stolz in die Höhe, dass sie aus dem Tuch und in den Ausguss fiel, gerade als die Köchin beim Spülen war. »Jetzt gehen wir auf Reisen«, sagte die Stopfnadel, »wenn ich nur nicht verloren gehe.« Aber das ging sie. »Ich bin zu fein für diese Welt«, sagte sie, als sie im Rinnstein saß. »Ich habe mein gutes Selbstbewusstsein. Das ist immerhin ein kleines Vergnügen.« Und dann hielt die Stopfnadel sich rank und verlor ihre gute Laune nicht. Und es segelte allerlei über sie hin. Stäbchen, Strohhalme, Fetzen von Zeitungen. »Seht, wie sie segeln«, sagte die Stopfnadel. »Sie wissen nicht, was unter ihnen steckt. Ich stecke, ich sitze hier. Seht, da geht zum Beispiel ein Stäbchen, es denkt an nichts anderes in der Welt außer an Stäbchen. Und das ist es selbst. Da schwimmt ein Strohhalm, seht, wie er schwankt, seht, wie er sich dreht. Denke nicht so viel an dich selbst, du könntest dich sonst an den Pflastersteinen stoßen. Da schwimmt eine Zeitung. Vergessen ist, was in ihr steht, und doch breitet sie sich aus. Ich sitze geduldig und still. Ich weiß, was ich bin, und das bleibe ich.« Eines Tages war da etwas, das glänzte so schön dicht neben ihr, und da glaubte die Stopfnadel, es sei ein Diamant. Aber es war eine Flaschenscherbe, Und da sie glänzte, so sprach die Stopfnadel sie an und gab sich als Busennadel zu erkennen. Sie sind wohl ein Diamant? Ja, so etwas Ähnliches. Und so glaubte die eine von der anderen, dass sie richtig kostbar wäre, und dann sprachen sie darüber, wie hochmütig die Welt sei. »Ja, ich habe bei einer Jungfrau in einer Schachtel gewohnt«, sagte die Stopfnadel, »und diese Jungfrau war Köchin. Sie hatte an jeder Hand 5 Finger, aber etwas derart Eingebildetes wie diese 5 Finger habe ich nie erlebt. Und dabei waren sie dafür da, um mich zu halten, mich aus der Schachtel zu nehmen und wieder in die Schachtel zu legen.« »Waren sie denn vornehm?«, fragte die Flaschenscherbe. »Vornehm«, sagte die Stopfnadel, »nein, aber hochmütig. Sie waren 5 Brüder, alle geborene Finger. Sie hielten sich aufrecht nebeneinander, obwohl sie von verschiedener Länge waren. Der äußerste von ihnen, Däumling, war kurz und dick, er ging außer Reih und Glied und dann hatte er nur ein Gelenk im Rücken, er konnte nur eine Verbeugung machen. Aber er sagte, wenn er einem Menschen abgehackt würde, dann sei der ganze Mensch für den Kriegsdienst unbrauchbar. Schlecktopf kam in Süßes und Saures, zeigte auf Sonne und Mond und er war es, der drückte, wenn sie schrieben. Langermann sah den anderen über den Kopf, Goldbrand ging mit einem Goldring um den Bauch und der kleine Peter Spielmann tat nichts und darauf war er stolz. Prahlerei war es und Prahlerei blieb es und da ging ich in den Rinnstein. Und jetzt sitzen wir hier und glänzen, sagte die Glasscherbe. Im selben Augenblick schoss mehr Wasser in den Rinnstein. Es strömte über alle Ufer und riss die Glasscherbe mit sich. »Seht, nun wurde die befördert«, sagte die Stopfnadel. »Ich bleibe sitzen, ich bin zu fein, aber das ist mein Stolz und der ist achtungswürdig.« Und dann saß sie aufrecht da und hatte so manche Gedanken. »Ich möchte fast glauben, dass mich ein Sonnenstrahl geboren hat, so fein bin ich. Scheint es mir nicht auch, dass die Sonne mich immer unter dem Wasser sucht? Ach, ich bin so fein, dass meine Mutter mich nicht finden kann. Hätte ich mein altes Auge noch, das gebrochen ist, dann würde ich sicher weinen können. Doch ich täte es nicht. Weinen, das ist nicht fein.« Eines Tages wühlten ein paar Straßenjungen im Rinnstein, wo sie alte Nägel, Schillinge und dergleichen fanden. Es war eine Ferkelei, aber sie hatten nun mal ihr Vergnügen daran. »Au«, sagte der eine. Er hatte sich an der Stopfnadel gestochen. »Das ist aber auch ein Kerl.« »Ich bin kein Kerl. Ich bin ein Fräulein«, sagte die Stopfnadel, aber niemand hörte es. Der Lack war von ihr abgegangen und schwarz war sie geworden. Aber schwarz macht dünner und da glaubte sie, dass sie noch feiner sei als früher. »Da kommt eine Eierschale angesegelt«, sagten die Knaben, und dann steckten sie die Stopfnadel in der Schale fest. »Weiße Wände und selber schwarz«, sagte die Stopfnadel, »das kleidet. Da kann man mich doch sehen. Wenn ich nur nicht seekrank werde, denn dann breche ich.« Aber sie wurden nicht seekrank und sie brach nicht. Es ist gut, gegen Seekrankheit einen Stahlmagen zu haben und sich dann immer daran zu erinnern, dass man ein bisschen mehr ist als ein Mensch. Jetzt hat sich meine Seekrankheit gelegt. Je feiner man ist, desto mehr kann man aushalten. »Krax«, sagte die Eierschale. Es fuhr ein Lastwagen über sie hin. »Hu, wie das drückt«, sagte die Stopfnadel. »Jetzt werde ich doch seekrank. Ich breche, ich breche.« Aber sie brach nicht, obwohl ein Lastwagen über sie hinwegfuhr. Sie lag der Länge nach da. Und so kann sie liegen bleiben. Die Stopfnadel. Dieses und andere Märchen von Hans-Christian Andersen findet ihr auf der CD Hans-Christian Andersen Märchen. Auch sie ist im Verlag Hörcompany erschienen. Ja, stellt euch mal vor, euch ist langweilig und ihr geht mit einem Ball auf die Wiese. Dort sitzt ein alter Mann mit einer Menge Tüten um sich herum und der verwickelt euch in ein Gespräch. So wie den Jungen aus unserem Hörspiel am nächsten Sonntag. Wie sehe ich aus? Das sage ich nicht. Kannst du ruhig sagen. Wenn du denkst, sag's lieber nicht. Sie sehen aus wie ein Penner. Findest du? Ich sehe aus wie ein Penner. Na, ist doch gut, Junge. Jedenfalls haut es hin. Was haut hin? An die Verkleidung. Wenn du schon so denkst, dass ich ein Penner wäre... Hab ich doch gar nicht gesagt. Ach komm, ist Geschenk. Fallen doch alle drauf rein. Sind sie denn keine? Ein seltsamer alter Kerl, der die unglaublichsten Geschichten und Spiele erfinden wird. Am nächsten Sonntag könnt ihr sie hören in Gestrandet vor Guadeloupe. wie immer zur Kakadu-Zeit, um 13.30 Uhr.